Kundgabe 2519. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.10.1942. Geistiges Wirken. Werkzeug Gottes. Die tiefste Liebe und Erbarmung bewegt Gott angesichts der großen geistigen Not der Menschen. Und er sucht ihnen zu Hilfe zu kommen in mancherlei Weise. Wo der Glaube zu schwinden droht an Jesus Christus, den göttlichen Erlöser, dort tritt er selbst den Menschen entgegen, ihnen unleugbare Zeichen gebend, an denen die Menschheit ihn erkennen soll. Er äußert sich selbst durch Menschen, deren Herzen völlig zur Liebe geworden sind. Er benützet ihre körperliche Hülle, um durch sie zu wirken vor den Augen der Menschen. Dieses Zeichen seiner übergroßen Liebe soll die Menschen zum Glauben an ihn zurückführen. Es soll sie stutzig machen und ihr Augenmerk lenken auf außergewöhnliche Erscheinungen, die menschlich nicht zu erklären sind. Und es hat Gott sich erwählet, die sich schrankenlos ihm hingeben, die nur in seinem Willen zu leben sich bemühen und die alles aus seinen Händen entgegennehmen als ein Gnadengeschenk. Sei es Freude oder Leid, denn diese setzen seinem Wirken keinen Widerstand entgegen. Und so nimmt der göttliche Erlöser ganz von ihrem Herzen Besitz. Er steigt wieder zur Erde und es erlebt nun der Mensch, dessen Körper dem göttlichen Erlöser Hülle ist, das Wunder des Kreuzestodes Jesu. Denn er leidet, wie Jesus gelitten hat am Kreuze. Er fühlt alle Qualen. Und selbst äußerlich sind diese Qualen erkennbar, um die Menschen den Glauben gewinnen zu lassen, der ihnen genommen werden soll. Gott hat die Menschen überaus lieb, die um der Mitmenschen willen größtes Leid auf sich nehmen. Diese Liebe aber ist die Gegengabe Gottes, weil auch das Erdenkind ihm heißeste Liebe entgegenbringt. Eine Liebe, die alles erduldet für ihn, für den göttlichen Erlöser, die auch bereit ist, zu leiden, um ihren Mitmenschen ein Sühneopfer zu bringen. Verständlicherweise wird ein solch liebefähiger Mensch auch ein vorbildliches Leben führen. Er wird Gott in allen Dingen die Ehre geben. Er wird alles tun, was er als göttlichen Willen ansieht. Er wird auch die Gebote innehalten, die menschlicherseits gegeben wurden, weil er sie als göttlich ansieht und den göttlichen Willen unbedingt erfüllen will. Und also ist er auch tauglich als ein Werkzeug Gottes. Und die göttliche Liebe äußert sich nun durch dieses. Die göttliche Liebe führt unzählige Menschen zusammen und sie alle erleben ein Wunder, das weit über ihr Vorstellungsvermögen geht. Sie sehen das Leiden und Sterben Jesu sich wiederholen an einem schwachen Menschen, der alles Leid geduldig auf sich nimmt und glücklich ist, für Jesus Christus leiden zu dürfen. Und also erwecket Gott durch die Liebe jenes Menschenkindes den Glauben der Menschen zu neuem Leben. Er beweiset ihnen die Wahrheit der Überlieferungen. Er beweiset ihnen, dass der Kreuzestod Christi unwiderlegbar ist und führet dadurch viele Menschen wieder zum wahren Glauben zurück. Amen.